Es dunkelte schon, als Vanya bei seinem Rappen ankam. Da bin ich wieder, mein guter Baron. Die Bauernburschen sind frei und die Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch gehört mir. Es ist freilich, wie du bei Tageslicht sehen wirst, keine besonders prunkvolle Rüstung. In dem Augenblick ging der Mond auf. Ein großer, runder, honigfarbener Frühjahrsmond. Da geschah etwas Wunderbares. Als die Mondstrahlen sie berührten, verwandelte sich die Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch und das rostige Eisen wurde zu purem Gold. Jenseits der Weißen Berge herrschte ein alter und weiser Zar. Seit vielen Jahren hatte er seine Gemächer im Zarenschloss nicht verlassen, denn er war blind und krank. Sein einziges Kind, Vassilissa mit Namen, pflegte ihn. Sie war über alle Maßen schön von Gestalt und Angesicht. Geduldig stand sie dem Zaren in seiner Krankheit bei und erfüllte ihm jeden Wunsch. Heute jedoch, so schien es, fiel ihr das nicht ganz leicht. Geh nun wieder ans Fenster und halte Ausschau, mein gutes Kind. Vergib mir, Vater. Ich fürchte, wir warten umsonst auf ihn. Du kennst meinen Traum, Vassilissa. Ich habe ihn dir schon oft erzählt. Damals, vor vielen Jahren, schritt ich im Traum als Pilger durch einen Birkenwald. Ich war blind. Und doch sah ich mit meinen Augen alles vor mir. Ich fand einen Bauernburschen im Gras liegen unter den Bäumen. Ich sprach mit ihm und ich weiß, er wird kommen, um uns aus aller Not zu erretten, das Land und uns. Dazu ist es wohl schon zu spät. Du musst daran glauben, mein Kind, dass er kommt und dass er die Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch tragen wird, wie es uns verheißen ist. Weißt du, was draußen vorgeht, Vater? Die Diener des Großfürsten schmücken die Mauern und Tore des Schlosses mit Blumen und Laubgewinden. Alles bereitet sich auf die Hochzeit vor, in der Stadt und bei uns im Schloss. Auf die Hochzeit der Zarentochter. Auf meine Hochzeit. Vor dem Gemach des Zaren lehnte in einer Mauernische der Großfürst Dimitri, ein böser, finsterer Mann. Es war kein Geheimnis, dass es für ihn nur ein Ziel gab, die Zarenkrone. Um die zu gewinnen, musste er Vassilissa heiraten, die ihn aus tiefster Seele verabscheute. Aber das war ihm gleichgültig. Als er sie aus dem Gemach ihres Vaters kommen sah, trat er ihr in den Weg. Warum fliehst du mich, Vassilissa? Ziemt sich das unter Brautleuten? Oder hast du vergessen, dass übermorgen unsere Hochzeit ist? Und wo ist die Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch? Was liegt an der dummen Rüstung? Dem Großfürsten scheint entfallen zu sein, was der Zar bestimmt hat. Nur der soll die Zarentochter zur Frau bekommen und mit der Zarenkrone gekrönt werden, der ihm die Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch bringt. Du weißt, dass es ein Gesetz gibt in unserem Land, das mir sehr gelegen kommt. Sollte es binnen 7 Jahren und 7 mal 7 Wochen nicht möglich sein, dass jemand die Rüstung herbeischafft, so zwingt das Gesetz den Zaren dazu, seine Tochter dem Vornehmsten unter allen Bewerbern zur Frau zu geben. Und das bin ohne jeden Zweifel ich. Der Großfürst Dimitri. Das weiß ich. Die 7 Jahre und 7 mal 7 Wochen sind morgen um. Und nichts auf der Welt wird mich daran hindern, dich übermorgen zur Frau zu nehmen. Etwa zur gleichen Zeit ritt der starke Vanya durch einen Marktflecken, keine 1,5 Tagesritte entfernt von der Zarenstadt. Es erging ihm auch hier nicht anders als auf den Dörfern, durch die er zuvor gekommen war. Die Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch leuchtete in der Sonne und alle Leute, die ihn erblickten, waren geblendet von ihrer Pracht. Gegen Abend kam Vanya zu einer einsamen Herberge. Der Wirt, ein feister, schmieriger Bursche, buckelte tief, als er Vanya in seiner glänzenden Rüstung sah. Willkommen, euer Hochwohlgeboren. Welche Ehre für unser Haus, dass euer Hochwohlgeboren geruhen, die Nacht unter diesem bescheidenen Dach zu verbringen. Ich kann nicht hierbleiben, weil ich kein Geld habe. Geld? Mein Haus steht euer Hochwohlgeboren allein, um der Ehre willen zu diensten. Und nicht für Geld. Wenn euer Hochwohlgeboren hier Platz nehmen wollen, bitte. Das Essen kommt gleich. Übrigens, wenn die Frage erlaubt ist, euer Hochwohlgeboren tragen da eine überaus prächtige Rüstung. Fast könnte man meinen, es handelt sich um die Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch. Und wenn sie es wäre? Oh, wusste ich's nicht auf den ersten Blick? Ruhm und Ehre sind eingekehrt unter unserem Dach. Wie wird meine Frau sich freuen, wenn ich es ihr erzähle? Matriona, Mütterchen, stell dir vor, was geschehen ist. Der Wirt gehörte zu den bezahlten Spitzeln des Großfürsten. Unentwegt weiter schreiend, rannte er in die Küche hinaus und schlug hinter sich die Tür zu. Dann packte er seine Frau am Arm. Matriona! Na, was hast du, Anissim? Bist du verrückt geworden? Lass meinen Arm los, du tust mir weh! Es gibt keinen Zweifel, dass es die Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch ist. Er selbst hat es mir bestätigt. Das heißt, dass ich unverzüglich zum Großfürsten reiten muss. Jetzt noch? Gleich ist es Nacht. Da hilft alles nichts. Schließlich bezahlt mich der Großfürst seit 7 Jahren dafür, dass ich's ihm auf der Stelle melde, wenn jemand mit dieser verdammten Rüstung auftaucht. Morgen früh bin ich wieder zurück. Von all dem ahnte der starke Wanja nichts. Die Mägde des Wirtes hatten ihm reichlich zu essen aufgetischt und zu trinken auch. Da ertönte auf einmal Musik vor dem Haus. Draußen spielte jemand auf einer Mundharmonika. Dann verstummte das Spiel. Die Tür wurde aufgestoßen und ein Soldat kam hereingepoltert. Nicht mehr der Jüngste und nicht gerade der Prächtigste. Sein linkes Bein war zur Hälfte weggeschossen. Er trug einen Stelzfuß. Abgedankter Soldat bittet untertänigst um milde Gabe. Bist du es, Bruder, der die Gamoschka spielt? Halten zu Gnaden, ja. Und wie steht's mit dem Futter? Hast du gehörig zu Abend gegessen? Halten zu Gnaden, nein. Dann setz dich zu mir an den Tisch, es reicht für uns beide. Im Ernst, euer Gnaden? Ja doch, zum Donnerwetter. Setz dich und lass dir schmecken. Gehorsamsten Dank, euer Gnaden. Iss, bis du nicht mehr kannst. Aber tu mir den einen Gefallen und hör mit dem ewigen euer Gnaden auf. Wanja heiß ich, so genügt es mir. So befehl, euer Gnaden. Oh, nimm mir's nicht übel. Ich bin's nun mal so gewohnt, noch vom Regiment her. Ja, schon gut. Und nun sage mir auch, wie du heißt. Mischa heiß ich. Mischa Holzbein, genauer gesagt. Sollst leben, Mischa. Sollst leben, Wanja. Wenn es dir recht ist, wollen wir jetzt Musik machen. Ja, spiel uns was auf der Gamoschka, Bruder. Ich schlage den Takt dazu. Haus. Ach, du bist es, der hier Krach macht. Du Kerl mit dem Holzbein. Was unterstehst du dich, alter Saufbold? Hinaus mit dir! Trag deine Läuse und Flöhe, wohin du magst, aber nicht zu uns herein. Die Wirtin war wütend. Zeternd und keifend drang sie auf Mischa ein, drauf und dran ihm den Schlüsselbund um die Ohren zu schlagen. Doch Mischa war schneller als sie. Er hob die Gamoschka, dann spielte er einmal der Reihe nach alle Töne von unten bis ganz hinauf. Da verschlug es der Wirtin die Rede, ihr Blick wurde glasig und mitten in der Bewegung erstarrte sie, wie zu Stein geworden. Donnerwetter! Was war das, Mischa? Ein kleines Kunststück, was man so lernt, wenn man lange Zeit unter Soldaten lebt. Anfrieren lassen nennen wir das. Die ist starr wie ein Eiszapfen. Und wie taust du sie wieder auf? Nur ganz einfach. Mit dir, du geschwänzte Hexe! Heilige Mutter Gottes! Der Kerl kann zaubern! Der Kerl kann zaubern! Kannst du noch mehr solcher Kunststücke, Bruderherz? Oh, vielleicht ja, vielleicht nein. Doch ich muss dich was fragen, Wanja. Die Rüstung da, ist das die Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch? Du bist schon der Zweite an diesem Abend, der danach fragt. Sie ist es. Dann, Bruder, schwebst du in großer Gefahr. Ich bin vorhin dem Wirt begegnet. Er ist wie der Teufel an mir vorbeigeritten. Ich wette, zum Großfürsten. Und was hat das mit mir zu tun? No, wie ich den Großfürsten kenne, wird er versuchen, dich aus dem Weg zu räumen. Du wirst es verstehen, sobald ich dir alles erzählt habe. Eine Stunde nach Mitternacht kam der Wirt vor dem Schlosstor des Zaren an. Er hatte sein Pferd zu Schanden geritten. Es dampfte und keuchte. Einer der Wachtposten brachte den Wirt zum Gemach des Großfürsten. Bist du es, Anisim? Was bringst du mir? Schlechte Nachrichten, Hoheit. Nun sage mir bloß, da sei jemand mit der Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch aufgetaucht. Hoheit werden es nicht für möglich halten. So ist es. Kein Zweifel? Kein Zweifel, Hoheit. 7 Jahre und 7 mal 7 Wochen. Und jetzt geschieht es. Wo steckt der Mann? Er übernachtet bei uns in der Herberge, Hoheit. Was sollen wir mit dem tun? Da. Nimm das Fläschchen. Und würze ihm seinen Frühtrunk damit. Gift, euer Hoheit. Und wenn er den Frühtrunk ausschlägt? Dann folgst du ihm in die Steppe und steckst sie in Brand. Er wird in den Flammen umkommen. Und wenn nicht? Du weißt, dass ich 3 sibirische Bären im Zwinger des Schlosses halte. Prächtige Burschen, die 3. Aber wild und reißend. Wer es mit denen zu tun kriegt, Anisim, spart sich den Sarg. Bis spät in die Nacht hatte Mischa Holzbein dem starken Wanja vom alten Zaren und von seiner Tochter erzählt, aber auch von Großfürst Dimitri und seinen Plänen. Und schließlich waren sie übereingekommen, dass sie sich morgen gemeinsam zum Schloss des Zaren begeben wollten. Andern Tags in der Frühe klopfte es an die Stubentür. Mischa öffnete. Draußen mit einem Krug in der Hand stand der Wirt und dienerte. Ich bringe den Frühtrunk für dere Hochwohlgeboren. Dere Hochwohlgeboren haben, so hoffe ich, wohl zu ruhen geruht. Was ist los mit dir, Wirt? Deine Augen flackern. Oh, nichts. Überhaupt nichts. Was gibt's denn, Mischa? Anisim hat dir den Frühtrunk kredenzt. Bleib sitzen, Wanja. Ich bring ihn dir an den Tisch. Hey, Mischa, was bist du ungeschickt? Hast die Hälfte verschüttet. Dein Glück, Wanja, dass ich gestolpert bin. Sieh dir das hier mal an, die Tropfen, die ich verschüttet habe. Sie haben sich tief in den Fußboden eingebrannt. Der Frühtrunk, fürchte ich, wäre dir schlecht bekommen, Bruder. Wo aber steckt der Wirt? Dieser Lumpenmund. Her mit dir, Bursche, dass ich dir deine Giftbrühe ins Gesicht schütte. Lass ihn her. Lass gut sein, Mischa. Oh. Er wird seine Strafe finden. Oh. Brechen wir lieber auf nach dem Zarenschloss. Mischa Holzbein zeigte dem starken Wanja den Weg durch die Steppe. Gegen Mittag, erklärte er, würden sie einen Fluss erreichen. Er kenne dort eine Furt. Staubwolken zogen über die Steppe. Seit Wochen schien es in dieser Gegend nicht mehr geregnet zu haben. Das lange, kniehohe Gras zu beiden Seiten des Weges war trocken wie Zunder. Mischa spielte auf der Garmoschka. Trotz des Stelzbeines war er nicht schlecht zu Fuß. So seltsam. Wie angesenkt, finde ich. Recht hast du, Bruder. Ich rieche es auch. Siehst du die schwarzen Wolken dort hinter uns? Staubwolken scheinen das nicht zu sein. Ob es Rauch ist? Der Himmel wird immer dunkler. Und Feuerschein flackert vom Boden auf. Gott sei uns gnädig, Wanja. Die Steppe brennt. Der Wind treibt die Flammen ungestüm auf uns zu. Rette dich, Bruderherz. Reite so schnell du kannst an den Fluss. Dort bist du in Sicherheit. Glaubst du, ich lasse dich hier zurück? Marsch aufs Pferd mit dir. 2 sind zu schwer für Varon. Wie soll er das schaffen? Das Feuer wird schneller sein. Sollen wir alle 3 darin umkommen? Dann los doch um Himmels Willen und reite, dass wenigstens du dich rettest. Unsinn. Hinauf mit dir. Mit eisernem Griff packte Vanya den zappelnden Mischa am Kragen und zog ihn aufs Pferd. Es waren noch 6 oder 7 Werst bis zum Fluss. Anfangs stürmte der Rappe mit Windeseile dahin, Rauch und Flammen weit hinter sich zurücklassend. Dann aber ließ er in seiner Geschwindigkeit mehr und mehr nach. Vanya, ich bitte dich, lass mich runter. Das ist zu viel für Varon. Du bist wohl verrückt geworden. Hör mit dem dummen Geschwätz auf. Lauf zu, mein Varon, lauf zu. Das Feuer darf uns nicht einholen. Lauf, was du kannst, Varon. Der Rauch wurde immer dichter. Sie ritten durch schwarze Nebel. Das Atmen fiel ihnen schwer. Ein Funkenregen prasselte auf sie nieder, schon züngelten Flammen an ihnen empor. Da setzte Varon noch einmal zu wildem Lauf an. Er jagte mit weiten Sätzen dem Fluss zu. Und plötzlich war Kies unter seinen Hufen. Dann rauschte Wasser auf. Wiehernd trug er die beiden Freunde aufs andere Ufer. Oh, milde Gehorsams! Es kommt mir vor, als hätten wir noch mal Glück gehabt. Brav hast du deine Sache gemacht, Varon. Wie der Sturmwind bist du gelaufen. Schön ruhig jetzt, keine Angst mehr. Mag sich das Feuer am anderen Ufer zu Tode brennen, hier sind wir in Sicherheit. Du müsstest dich sehen, Vanya. Ganz schwarz von Ruß, wie der Mohrenkönig. Und du, wie des Teufels Leibkutscher. Ja, sieh mal hier, mein Stelzfuß. Das untere Drittel ist angekohlt. Du bekommst einen neuen, Mischa. Einen aus Gold, wenn du magst. Ja, ob das nicht ein bisschen teuer kommt? Lass mich erst Zar sein, Bruder. Dann ist das für mich ein Pappenstiel. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass wir Varon nicht gehabt hätten. Oh, pfui, Teufel. Das hätte dem Großfürsten so gepasst. Glaubst du, er hatte die Hand im Spiel? Ja, es wäre ihm zuzutrauen, ihm und dem Wirt Anissim. Diesem verdammten Giftmischer. Gottes Blitz soll sie alle beide erschlagen. Mischa Holzbein ahnte nicht, dass sein Wunsch sich, soweit er den Wirt betraf, schon erübrigt hatte. Anissim, in seinem blinden Eifer, hatte des Bösen zu viel getan und die Steppe so gründlich in Brand gesteckt, dass er selbst in den Flammen umgekommen war. Vanya und Mischa erreichten die Zarenstadt um die 3. Nachmittagsstunde. Die Kunde von ihrer Ankunft verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt. Von allen Seiten strömten die Leute herbei und geleiteten sie in langem Zug vor das Zarenschloss. Am Tor blieb die Menge zurück. Von Mischa allein begleitet ritt Vanya ins Schloss hinein. Als der Großfürst Dimitri sie kommen sah, lief er eilends zum Bärenzwinger und öffnete eigenhändig das Gittertor. Dann trat er in eine mit Eisenstäben gesicherte Nische zurück und wartete ab, was mit Vanya und Mischa geschehen würde. Die Bären, Mischa, gib mir die Lanze und nimm dich in Acht vor ihnen. Ich werde kämpfen. Nicht nötig, Bruder. Lass mich das erledigen. Mit der Gamoschka? Die Bestien sind gefährlich. Ich werde sie anfrieren lassen. Siehst du, es hat geholfen. Nun stehen die Herren Bären starr auf den Hinterpfoten, als wären sie ausgestopft. Gut gemacht, Bruder. Ich bitte dich, warte nun hier auf mich. Ich will gehen und Nachschau halten, wo ich den Zaren und seine Tochter finde. Mischa setzte sich neben dem Rappen Varon in den Schatten, die Mundharmonika griffbereit. Wenig später trat Großfürst Dimitri aus seiner Nische hervor. Als sein Blick auf die reglosen Bären fiel, traute er seinen Augen nicht. Was ist los mit euch? Warum rührt ihr euch nicht von der Stelle? Seid ihr zu Stein geworden, elende Kreaturen? Der Teufel hol euch alle drei! Dies ist der richtige Augenblick, glaube ich, um die Bestien wieder aufzutauen. Brüllend fielen die Tiere über den Großfürsten her. Der Bösewicht warf sich zu Boden und winselte wie ein Hund, aber die Bären brachten ihn rasch zum Schweigen. Später trollten sie sich zurück in den Zwinger und Mischa schlug hinter ihnen das Gitter zu. Im Schloss eilte Vanya von Treppe zu Treppe, von Gang zu Gang. Der Silberdreier führte ihn auf dem kürzesten Weg zu der Tür, die er suchte. Der alte Zar war in einen Mantel von rotem Brokat gehüllt. Aufrecht saß er im Lehnstuhl, den goldenen Herrscherstab in der linken Hand. auf dem Haupt die Krone, und Vasilissa in all ihrer Schönheit stand neben ihm. Sei uns willkommen, mein Sohn. Wir haben auf dich gewartet. Bist du es, mit dem ich zu Hause im Birkenwäldchen gesprochen habe? Damals vor vielen Jahren? Wie konnte ich ahnen, dass ich mit dem Zaren sprach? Gottes Wege sind wunderbar. Dank sei ihm, dass er dich uns gesandt hat. Ich kann dich nicht sehen, aber ich spüre mit meinen Fingern, dass du die Rüstung des Zaren Iwan Wassiljewitsch trägst. Sei mir gegrüßt, mein Sohn. Tausendmal sei mir gegrüßt. Du wirst diese Krone tragen, die mir zu schwer geworden ist. Und du kannst meine Tochter zur Frau bekommen, wenn du sie magst. Warum sollte ich sie nicht mögen, wenn sie mich mag? Doch ich bin nur ein einfacher Bauernbursche. Wer kann wissen, ob ich zum Zaren tauge? Du hast es durch deine Treue und deinen Mut bewiesen. Sonst stündest du jetzt nicht hier. Das Herz ist es, was den Zaren ausmacht. Kommst du von weit her? Ich komme aus einem kleinen Dorf, das hier niemand kennt. Ein silbernes 3-Kopeken-Stück hat mir den Weg gewiesen, durch 7 Königreiche und 7 Länder. Die Mutter gab es mir auf dem Sterbebett. Seither trug ich es all die Jahre her auf der Brust zwischen Hemd und Haut. Nimmst du es an, so gehört es von nun an dir. Ich werde es, wenn es dir recht ist, an einer Kette um meinen Hals tragen. Heute und immer da. Während sie miteinander sprachen, brach unten im Schlosshof ein großer Lärm los. Hochrufe schallten zu ihren Fenstern hinauf. Und mittendrin in der Menge, die sich dort unten drängte, stand Mischa Holzbein. Krebsrot im Gesicht vor Freude schrie er von allen am allerlautesten. Hoch lebe der starke Iwan Wassiljewitsch, unser neuer Zar!